Annelies, riech doch mal. Was ist denn das bloß? Mir ist die ganze Zeit schon so, als ob irgendwo etwas glimmet geht. Tatsächlich, Mama. Riecht wie angebrannt. Wo kann dann das herkommen? Ich hab doch gar nichts mehr auf dem Herd stehen, außer der Kartoffel. Und die kochen noch nicht mal. Also jetzt hat man zwei ausgewachsene Weiblichkeit im Haus. Die eine ist eine perfekte Überhausfrau und die andere will demnächst all werden. Und die haben den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als achtzebasse, dass nichts anbrennt. Aber Nas brennt doch etwas an. Nix ist angebrennt. Hast du dann kein Nas im Kopf, Mama? Das riecht doch ein Blinder, dass man das schon nicht mehr riechen nennen kann. Das stinkt. Das riechen wir auch. Aber von unserer Kocherei ist das nicht, Papa. Ich hab ja außer meine Kartoffeln nichts mehr auf dem Herd. So, nun hast du vielleicht etwas im Herd. Ein Rosshaarmatratz oder ein Gummischirz. Ist ja kaum noch auszuhalten. Papa! Mama! Bei Spiegelbechs brennt's. Bei Spiegelbechs? Ich hab da dann keine Nase am Kopf. Das stinkt doch bald mehr, als wie wann sich die Annelies parfümiert hat, wann sie mit ihrem Hasi ausgeht. Was ist sowas? Das ganze Treppenhaus ist schon voll Qualm. Und der kommt aus Spiegelbechs in der Wohnung. Allmächtiger Gott, da sind die am Ende nicht daheim. Ja, natürlich sind sie nicht daheim, sonst geht es ja löschen. Ei, dann brennt womöglich in denen ihre zugeschlossene Wohnung. Und der Brand, der greift über aufs ganze Haus. Und wir verlieren noch das bisschen, was wir noch haben. Ei, das wäre ja entsetzlich. Womöglich kommen wir gar nicht mehr durch. Durch die Flamme müssen elend verbrennen. Hey, vorläufig sind wir noch lebendig, Mama. Jetzt mach's mal nicht so dramatisch, gell? Weil es irgendwo ein bisschen stinkt, da siehst du uns schon alle miteinander im Himmel. Erst einmal die Sache nachbriefen, ne? Nachbriefen. Feuersbrunst, die wart grad drauf, bis du sie nachgebrieft hast. Brunst, gleich Brunst. Ich merk nichts von Brunst. Ja, du. Komm schnell, komm, nachgucke. Hier, bitte. Der Qualm kommt von Spiegelbechs. Ich schelle mal. Tja. Die sind nicht daheim. Natürlich nicht, sonst täte sie ja löschen. Ach, schwätz doch nicht so dumm Zeug. Du hast doch vorhin selber gesagt, Baba, natürlich sind sie nicht daheim, sonst täte sie löschen. Ja, aber wenn sie nicht löschen können, nicht? Vielleicht sind sie so benommen von dem Qualm, dass sie überhaupt nicht... Allmächtiger, vielleicht sind sie schon erstickt. Ach, na, das ist auch wieder Blödsinn. Das müsste sie doch gerochen haben. Da wäre es schon eher möglich, dass es Spiegelbechs an ihrem Geiz erstickt werden. Da täte es noch mehr stinken. Willi, lass diese Bemerkungen, gell? Aber vielleicht haben sie gerade geschlafen und sind nicht mehr aufgewacht. Oh. Allmächtige! Schlafe um die Zeit. Wieso soll sie dann jetzt gerade schlafen? Also wenn jetzt keins aufmacht, da muss etwas geschehen. Die Feuerwehr. Schnell die Feuerwehr antelefonieren. Richtig. So, und wer bezahlt die Feuerwehr? Die Feuerwehr, muss die auch bezahlt werden? Mein Kind, im Leben muss alles bezahlt werden, das kannst du da merken. Sogar das Sterben, das ist heute sogar besonders Steuervergnügen. Ach, die Feuerwehr soll froh sein, wenn man denen mal einen anständigen Brand verschaffe. Die tun ja doch sonst den ganzen Tag nichts. Bezahlen müssen das doch natürlich das Spiegelbechs und der Hauswirt. So, und wenn das gar kein Brand ist, wenn sich die Spiegelbechs und der Hauswirt auf den Standpunkt stellen, wenn es Hesselbachs die Feuerwehr alarmieren, dann ist das denen ihr Privatvergnügen. Da sollen die es auch bezahlen, was dann? Die Feuerwehr, die hält sich an den, wo sie geholt hat. Und wann wir für ihre Wohnung, wo uns gar nichts angeht... Nichts angeht? Aber Baba, wann uns das Dach über dem Kopf verbrennt? Ei, wir müssen der Hauswirt auch telefonieren. Soll der die Feuerwehr kommen lassen? Ja, schnell, Willi. Annelies, komm, ja. Sache zusammenpacken. Vor allem die Bettwäsche und mein Notpfennigkass. Ja, ja. Und der Kanarienvogel. Ach Gott, Gummibaum, den müssen wir auch noch retten. Und der gute Besen aus dem Schrank. Und ach, ich weiß gar nicht mehr, wo ich anfangen soll. Na, was ist dann, Willi? Hast du jetzt die Nummer gefunden? Ja, aber... Telefon ist kaputt, scheint's. Wir müssen die Wohnung aufbrechen. Oh, wann uns die Flamme entgegenschlagen. Ich hab heute Nacht sowieso vom Feuer geträumt. Ich hab geträumt, dass... Ach, jetzt lass uns zufrieden mit deinen blöden Träumen, Mama. Klar, wir müssen aufbrechen, Papa. Halt. Fremde Wohnungen aufbrechen, das steht fehlen. Dazu sind wir gar nicht berechtigt. Aber wann doch Gefahr besteht, Papa, für Leib und Leben? Ach, wir müssen mindestens Zeuge haben, nicht wahr? Ich spreche allein keine fremde Wohnungen auf. Ei, mir kenne ich ja es Millers aus dem zweiten Stock hole. Annelies, los, lauf du nuff bei's Knolle. Ja, lauf dir mal nuff, ja. Karl, stehst du auf meinem Kleid? Wie kommt dann dein Kleid da auf der Boden? Weil ich es gerade einpacken will. Schnell, gib mir mal den Kerzenhalter. Was willst du dann mit dem Kerzenhalter? Retten will ich ihn natürlich. Komm, Karl, steh doch nicht so rum. Wir müssen die Sache in Sicherheit bringen. Aber doch nicht den Kerzenhalter. Du lässt mich schon ganz wahnsinnig, Karl. Halt dich doch nicht mit dem Kerzenhalter auf. Ja, ich halt mich doch nicht mit dem Kerzenhalter auf. Du hältst dich mit dem Kerzenhalter auf. Weil es doch ein echter silberner Armleuchter ist. Oh, Silber. Den hat uns doch meine Schwester zu unserer Hochzeit geschenkt. Ja, und du glaubst, das ist echt Silber. Die silberen Armleuchter. Karl? Meine Schwester lasse ich nicht beleidigen. Der Armleuchter wird gerettet. So ist das immer. Alles kommt um, aber die Armleuchter, die werden gerettet. Den brauchst du gar nicht zu retten. Es gibt noch genug Armleuchter auf der Welt. Uni ist kein Mensch daheim, Papa. Was? Uni ist keins daheim? Aber auch nicht. Na, das ist gut. Nur jetzt müssen wir aufbrechen. Ohne Zeuge. Nix wird aufgebrochen. Dann musst du eben schnell rüberlaufen zum Hauswirt, Willi. Nibbe! Der wohnt eine halbe Stunde weit. Bis dahin kann man vielleicht gerade noch die Asche zusammenkehren von unserer Bude. Schnell, Annelies, komm, gib mir mal die Backpulver raus. Ja. Ach, meinen Wintermantel und die Handtische. Ja, vor allen Dingen mein Diplom muss mit, Mama. Diplom? So ein Mumpitz, das werden wir gerade retten. Doch gibt's Wichtigeres. Mein Diplom wird mitgenommen. Schrei doch nicht so, Karl. Unternehm was. Ich will ja gerade was unternehmen. Mein Diplom will ich unter den Arm nehmen. Du lässt mich ja nicht. Und das Aquarium. Und wir können doch die Fisch nicht verbrennen lassen. Ach, ausgerechnet ist Sicherheitsschloss, habe die dran. Das kriege ich nicht auf mit dem Dietrich. Annelies, gib mir mal einen Meißel und das Beilchen her. Ah, hier liegt's ja doch neben dir. Ach, ja, was dann? Ich hab noch nichts genehmigt, das aufgebrochen wird. Papa. Mama, du lässt einen aber ach zu nix kommen. Seid doch nicht so zahvelig. Also, was wollte ich dann sagen? Was wollte ich dann sagen? Ach so, ja, wir müssen jetzt erst einmal vor alle Dinge... Wir müssen erst einmal vor alle Dinge das Feuer fragen, ob's nicht noch ein bisschen warten will, bis wir uns die Sache reiflich überlegt haben. Also, gut, meinetwegen. Es schlicht ein Notstand vor. Bei Gefahr für Leib oder Leben ist das Aufbrechen von einer fremden Wohnung notfalls zu vertreten. Aber wir müssen ein genaues Protokoll aufnehmen, nicht wahr? Und das wird von uns all unterschrieben. Die Sache muss ihre Ordnung haben. Ich will auf keinen Fall etwas Unkorrektes machen. Ich bin schließlich Prokurist einer bekannten Firma und... Verdammt, geht es schwer. Uff. Ach, wenn du so drauf hast, wird die Glastür gleich kaputt sein. Die Glastür? Das ist eine gute Idee. Was soll ich mich mit dem blöden Schloss rumquälen? Da! Ach, Willi, was möchte denn für Sache? Jetzt hat er die eigene Haare. Gefahr für Leib oder Leben, ne wahr? Die Glasscheibe, die kommt einfach auf Papa sein Protokoll und alles ist in bester Butter. Gott sei Dank, jetzt kann man durchgreifen und von innen aufmachen. So. Halt, Willi, nicht neige. Erst einmal rufen, ne wahr? Hallo? Hallo? Herr Bickelberg, sind Sie daheim oder nicht? Wo möchte ich denn so schon bewusstlos? Oder tot. Wie entsetzlich. Ich trau mich nicht hinein. Da komme einem, wo möchte ich auf einmal die Leiche entgegen. Ruhig doch einmal. Im Feuer ist überhaupt nichts zu sehen. Bloß der Rauch. Hallo? Hallo? Also da auf mehrmaliges Rufen keine Antwort erfolgte, betreten wir nunmehr die Wohnung, um den Brandherd zu ermitteln. Das ist kein Brandherd, Papa. Das ist die elektrische Kochplatte. Hier, guck mal. Ach, guck mal an. Kartoffelbrei habe die in dem Dip auf dem Kochblatt stehen. Der ist vollständig angebrannt. Ah, pfui Teufel, was ein Gestank. Also wir stellen fest, dass der hervorgetretene Gestank und die respektive Rauchentwicklung auf angebrannte Kartoffeln zurückzuführen ist. Also sowas. Da steht ein Eimer Wasser, da schmeiße ich das ganze Gelumpen hin. Ist das alles? Gott sei Dank bin ich jetzt aber froh. Mama, was trinkst du dann als die leere Selderswasserflasche an dich? Ich? Ach so. Ja, die habe ich retten wollen. Ich habe gleich gesagt, dass von mir Feuer kein Rett sein kann. Aber die Mama, die hat uns all verrückt gemacht. Ich? Du hast doch selber gerufen, steht brennen, und hast dein Diplom retten wollen. Ich? Och, ich hab doch keinen Ton von Brenne gesagt. Nein. Und wegen meinem Diplom, das ist doch lächerlich. Das war theoretisch, nicht? Ich habe nur sagen wollen, wenn etwas gerettet wird, nicht wahr? In so einem Fall, nicht? Gesetzter Fall, das ist brennende, nicht? Da müssen natürlich erst einmal die Urkunde gerettet werden. Das ist doch klar. Das Diplom ist eine Urkunde. Ohne Bettischer kann der Mensch leben, aber nicht ohne Urkunde, nicht? Ich war immer die Gege in diese Wohnung quasi einzubrechen. Wie stehen wir jetzt da? Das ist mir aber peinlich. Das ist mir sehr peinlich. Wie soll man jetzt das denen Bickelberg erklären? Unangenehm ist das. Es ist aber auch zu blöd, dass es nicht wirklich gebrannt hat. Soll ich noch einen kleinen Brand anlesen, Papa? Willi! Ich meine, die Bickelbergs, die können uns doch dankbar sein, dass man das Diebe noch gerettet habe und das Elektrische abgestellt. Und überhaupt, das ist ja sehr interessant. Die Frau Bickelberg hat mir gegenüber immer behauptet, sie tät nie was auf der elektrischen Platte kochen. Und hier ist der Beweis. Naja, das geht uns ja allen nichts an, Mama, nicht wahr? Nichts an? Papa! Wir haben doch einen gemeinsamen elektrischen Zähler mit den Bickelbergs. Und da tun wir immer so sparen, damit die den ganzen Tag die Kochplatte laufen lassen. Aber das sage ich, Frau Bickelberg, das sage ich. Karl, das muss jetzt endlich mal ein Ende nehmen mit dem gemeinsamen Zähler. Das Elektrizitätswerk muss uns endlich einen eigenen Zähler setzen. Ei, ich hab doch schon 10 Anträge gestellt. stellt die Sache doch als er habe kein neue Zähler. Dass die Frau Bickelbäsch aber fortgelaufen ist, wo sie ihren Kartoffelbrei auf der Plattstehe gehabt hat. Ei, ja, vorhin war doch der Strom mal für eine halbe Stunde abgeschaltet. Ich hab's am Radio gemerkt. Und da hat die's wahrscheinlich drauf stehen gehabt und hat nachher das Abdrehen vergessen. Ja, wenn's du recht haben. Ich hat aber nicht daran gedacht, dass der Strom ja auch immer wiederkommen kann, die Altschägel. Also wie dem auch sei, mir habe jedenfalls in dem gute Glaube gehandelt, nicht wahr, dass eine Gefahr... Ja, für Leib oder Leben. Jawohl, für Leib oder Leben besteht, nicht wahr? Und sind aus diesem Notstand heraus gewaltsam in die Wohnung eingedrungen, haben die Brandursache ermittelt. Du meinst die Stankursache, Baba. Gebrannt hat's ja nicht. Unterbrech mich doch nicht als immer deine vorlaute Bemerkungen. Also wo war ich stehen geblieben? Also nachdem wir so dann... Unsern Eime! Was ist denn jetzt schon wieder, Mama? Lass mich doch einmal den Tatbestand feststellen. Ach du, als mit deinen Tatbeständen. Hier ist ein anderen Tatbestand, den ich feststelle. Hier, unsern Eime, mein Eime, wo voriges Jahr im Treppenhaus auf rätselhafte Weise verschwunden ist und sich nie wieder gefunden hat. Da, unter dem Küchentisch von der Frau Bickelbäch. Komm, Mama, warum soll dann das unser Eimer sein? Los, also vor alle Dinge jetzt erst einmal raus aus der fremden Wohnung, statt anständige Leute zu beschuldigen, Mama. Anständige Leute? Das ist mein Eimer. Da nehme ich jeden Eintruf. Annelies, hier, guck doch hier, da, die zwei Lötstellen. Tatsächlich, Mama, es ist dein Eimer. Na, da sieht man, wozu es doch gut ist, sich ab und zu mal in eine Nachbarswohnung umzugucken. Daraufhin werden wir gleich einmal die Wohnung ein bisschen visitieren. Vielleicht findet sich noch was von uns. Willi, das ist ja unglaublich. Lässt dir die Schublade los. Du messt die Schublade nicht auf. Ach, los, anaus, alles anaus, jetzt erst aus ihrer Wohnung. Ich gehe keinen Schritt von hier weg, ehe ich nicht die Frau Bickelbäsch wegen dem Eimer zur Rett gestellt habe. Ach, Mama, du wirst dich doch wegen dem Eimer nicht mit all den Nachbarsleuten verfeinden. Unsere Nachbarschaft ist im Eimer. Das lasse ich mir nicht bieten. Ich nicht. Mama, also wir verlassen jetzt unverzichtlich diese Wohnung und nehmen das Protokoll auf. Wenn Bickelbäsch jetzt zurückkommen täte und täte uns hier in ihrer Wohnung finde, was meinst du dann, wofür die uns halte? Einbrecher! Hilfe! Hilfe, Einbrecher! Da haben wir schon. Das sind sie. Hallo, Frau Bickelbäsch, wir sind's bloß. Ach, sie sind ja noch drin. Nicht hineingehen. Ewald, ach, Hilfe, Hilfe! Hilfe! Einbrecher! Nur keine Angst, Herr Bickelbäsch, wir sind's. Es ist kein Einbruch, nur ein Großfeuer. Sie sind es, Willi? Ja. Und Sie auch, Herr Hesselbach? Ja, also Herr Bickelbäsch. Was, und die Frau Hesselbach und die Fräulein Annelies auch? Ja. Aber was machen dann Sie in unserer Wohnung? Ja, also, ja nämlich sind wir nämlich schon auf einmal. Was soll dann das heißen? Also ich verstehe kein Wort. Ja, das hat schon in der Ruhe, zum Teufel noch einmal, Ruhe! Also wie kommen Sie mir dann vor, Herr Hesselbach, dass Sie mich in meiner eigenen Wohnung derartig anbrille? Ich habe Ihnen doch gar nicht angebrillt, Frau Bickelbäsch. Ja, haben Sie mich angebrillt. Natürlich haben Sie meine Frau angebrillt. Ach, ich habe Sie nicht angebrillt. Also ich muss schon sagen, Herr Hesselbach, das sind eben sonderbare Manieren, die wo Sie an der Tag legen. Also hör doch mal, Herr Bickelbäsch. Also erstens, was machen Sie dann hier in meiner Wohnung? Das will ich Ihnen ja gerade erklären. Und zweitens, wie können Sie sich dann die Frechheit erlauben, oh, mein Gemahlin derartig anzubrillen? Ach, ich habe doch Ihre Frau gar nicht angebrillt. Ich brille nie. Niemals jemand an. Noch, das ist ja sehr gut. Jetzt brille Sie mich auch noch an. Herr Hesselbach, wann Sie auch Unoffizier gewesen sind. Das war ich ja gar nicht. Zu mir werden Sie sich auch wahrscheinlich nicht gebracht haben. Ach, das ist ja alle deswegen haben Sie noch lang kein Recht, mich in dieser Weise. Und ich verlange jetzt endlich eine Erklärung, was Sie hier in meiner Wohnung machen. Also, und wieso mein Korridorscheib eingeschlagen ist. Ich will und Ihnen ja alles erklären. Sie lassen mich ja nicht zu Wort kommen mit Ihrer dauernden Kreischerei. Och, jetzt mischt sich aber mal wissen, wer hier kreischt. Ein Augenblick, Herr Bickelbäsch. Ein Augenblick, nicht wahr? Ich habe gerade angefangen, Ihrer Frau und Ihnen zu erklären. So, wann das Ihre Erklärung ist, dass er einem ins Gesicht brille. Ja, wir haben doch nur diese Ruhe zum Donnerwetter noch einmal. Halt doch mal endlich euer Gosche. Ich hab doch gar nicht Ihnen gemeint, Frau Bickelbäsch. Ich hab doch natürlich meine Familie gemeint. Sie haben mir ins Gesicht. Jawohl, ins Gesicht. Ei, da kann doch mein Vater nichts dafür, wann Sie Ihr Gesicht gerade dahin halte, wo er hinbrillt. Sowas. Willi, Ihren Sohn hat ja feine Manieren, Frau Hesselbach. No, man merkt gleich, wo er herkommt. Frau Bickelbäsch. Kann das, dass ich mir nicht gefallen? Mama, jetzt lass mich mal, gell? Frau Bickelbäsch, wenn Sie sich als von mir angebrillt betrachtet haben sollte, dann erkläre ich Ihnen, dass dieses selbstverständlich von meiner Seite nicht mit Absicht geschehen ist, nicht wahr? Dass ich dieses Missverständnis bedauere und meinerseits dafür formell um Entschuldigung bitte. Ich habe lediglich meine Familie anbrille wollen, das heißt, ich meine, zurechtweise wollen, nicht wahr? Auf der anderen Seite kann ich aber auch natürlicherweise die Bemerkungen, wo Sie eben gemacht haben, auch nicht widerspruchslos hinnehmen. Behandle wie irgendwer, lass ich mich nicht, nicht wahr? Ich bin ja schließlich immer noch Prokurist von einer... Wann Ihren Willi mir ins Gesicht? Herr Bickelbäsch, ich wende mich an Ihnen. Wir sind immer ruhige Männer gewesen und haben gut Nachbarschaft gehalten. Gute Nachbarschaft nennst du das, Baba? Gute Nachbarschaft? Die gute Nachbarschaft, die ist im Eimer. Marieche, ich bitte, ich kann mir mich da nicht einmal einen Augenblick lang retten lassen. Herr Bickelberg, ich war soeben im Begriff, ein schriftliches Protokoll darüber aufzunehmen und dasselbe von meiner gesamten Familie unterschreiben zu lassen. A, warum wir in Ihre Wohnung gekommen sind, B, wie wir in Ihre Wohnung gekommen sind und C, was wir in Ihrer Wohnung gemacht haben und D, was wir in Ihrer Wohnung festgestellt haben. Ich bin für äußerste Korrektheit in so delikate Angelegenheiten immer und deswegen habe ich auch gleich zu Beginn der Aktion meiner Familie erklärt, weil es uns nämlich unmöglich war, Zeuge zuzuziehen, im ganzen Haus scheint unglücklicherweise keins daheim zu sein, etwa. Ich habe also erklärt, dass wir auf jeden Fall sofort ein schriftliches Protokoll anfertigen müssen über das, was wir in Ihrer Wohnung vorgefunden haben. Ewald, und jetzt lassen wir uns so etwas bieten, in unserer Wohnung herumzuspionieren. Herr Hesselbach, ich habe immer geglaubt, ich steht neben einem leidlich anständigen Mensch wohne und nicht neben einem Spitzel. Spitzel? Wieso dann Spitzel? Was bezahlt Ihnen dann die Polizei für Ihre Denunziationen? Hä? Polizei? Wie kommen Sie dann dazu, Protokolle über meine Wohnung aufzunehmen? Also, was maßen Sie sich dann an? Ich kann in meiner Wohnung machen, was ich will, Herr Hesselbach. Das bestreitet ja keiner. Und da hat niemand etwas drin zu suchen. Ich kann die Polizei hinausschmeißen, sofern sie nicht mit einem richterlichen Durchsuchungsbefehl kommt. Aber Herr... Ich kann jeden hinausschmeißen. Verstehen Sie mich? Und zuallererst werde ich Sie hinausschmeißen. Jawohl, das kennen wir. Schmeiße hinaus, Ewald. Aber so horche sie doch endlich erst einmal, was mir in Ihrer Wohnung vorgefunden habe. Herumzuschnüffeln in meine Sache. Denunzieren. Andere Leute vor Gericht bringen. Pfui, Deibel. Aha, das schlechte Gewissen. Aber wie kommen Sie dann auf sowas? Ich hab doch... Was Sie in meiner Wohnung vorgefunden haben, Sie, das kann ich moralisch verantworten. Machen Sie nur eine Anzeige, bitte, bitte. Gehen Sie nur hier bei die Polizei und machen Sie sich lieb, Kind. Wenn Sie uns welche der Lappalie vor der Kadi bringen, dann kann ich Ihnen nur sagen, mir wissen auch genug von Ihnen. Ich habe zwar keine Protokolle angelegt und bin auch nicht in Ihrer Wohnung eingebrochen, aber ich habe mal Notizen gemacht, Herr Hesselbach. Also sowas. Also erlauben Sie mal, ich traue ja meine Ohren nicht. Und ich traue sogar Ihre sonstige Körperteile auch nicht, Frau Hesselbach. Denken Sie mal an, ich traue Ihrer ganzen Person nicht, Frau Hesselbach. Mir kenne den Prozess mit ruhigem Gewissen entgegensehen. Welche dem Ahne Eimer werden mir nicht verurteilt werden. Aber ich bitte Sie, wer rett dann von dem Eimer? Ich rett schon davon, Baba, wenn Sie das genau wie Sie willst. Ach, das habe mir schon gemerkt, Frau Hesselbach, dass Sie uns mit dem Eimer hineinlegen wollen. Aber mir kenne ich Sie noch viel hineinlegen mit den Sachen, wo mir von Ihnen wissen, Frau Hesselbach. Also sowas? Noch, das muss ich aber doch sagen. Ich verstehe jetzt kein Wort mehr. Ich habe ja von dem Eimer gar nicht anfangen aber wollen. Aber jetzt fängst du doch an. Du fängst da mit davon an, dass du anfängst, du wolltest nicht davon anfangen. Die Frau Bickelberg hat ja selber davon angefangen, Karl, gell? Und wann wir schon davon anfangen, da tät mich schon sehr interessieren, wo sie den Eimer her habe. Das ist unser Sach, Frau Hesselbach. Darüber sind mir niemand Rechenschaft schuldig, nimmer. Am wenigsten Ihnen. Kehren Sie lieber vor Ihre eigene Tür. Ja, erlaube Sie mal, was wolle Sie dann da als Sarah mit Ihren fortgesetzten dunklen Andeutungen? Mir habe Beweise, dass Sie vor 2 Jahren bei Ihrer Cousine Schwarzgeschlacht Fleisch gekauft habe. Och, jawohl. Also. Und Ihre Tochter war neulich den ganzen Abend mit Ihrem Bräutigam allein in der Wohnung. Na, da kann man sich schon denken, ne? Also, das ist Unverschämtheit, das ist gelogen, Frau Bickelberg. Also, Karl, die werden Sie nicht so dick. Und mir habe gute Ohren. Mir habe doch genau gehört, was alles gebabbelt worden ist. Mir wisse Bescheid. Und dass Sie, Herr Hesselbach, ein Verhältnis mit einer Schauspielerin gehabt haben, das wissen wir auch. Wir wissen sogar, wie sie heißt. Lydia Limbesch. Naja, die Dame hat jetzt ihren 80. Geburtstag gefeiert. Sie ist noch sehr rüstig. Es können ja nicht alle Leute so klapprig sein wie Sie, Frau Bickelberg. Sie enden noch einmal im Zuchthaus, Sie Lausert. Von Ihnen wissen wir auch genug. Das wird ja immer besser. Ja, und Sie brauchen gar nichts zu sagen, Fräulein Hesselbach. Bei Ihnen weiß man ja kaum, wo man anfangen soll. Mit wem Sie schon all gesehen waren. Also jetzt reicht es, aber ich habe keine Lust, mich mit Ihrer Blöde aus der Luft gegriffenen Klatscherei zu befassen. Ich habe jedenfalls... Sie haben jedenfalls Äußerungen gegen die Amerikaner gemacht, Herr Hesselbach. Ja, wir brauchen Sie bloß zu melden und da sitzen Sie schon drin. Sie haben wörtlich gesagt, was in denen Ihre Zeitung alles stimmt, das wäre auch nicht all wahr. Also. Und andere zersetzende Redensarten, jawohl. Mit dem kleinen Finger könnte ich Ihnen vor ein Militärgericht bringen, wann ich wollte. Bringen Sie, bitte sehr, bringen Sie mich vor ein Militärgericht. Da wäre ich aber gespannt. Na, warten Sie nur. Und dass Sie in meine Wohnung eingedrungen sind, das wird Ihnen teuer kommen, Herr Hesselbach. Jedenfalls teurer, als mich Ihr polizeilich Anzeige kommen wird. Das ist einmal sicher. Ich möchte nur einmal wissen, von was für einer polizeilichen Anzeige Sie da als Babbler. Sie können den Eimer ruhig der Polizei melden. Wegen dem wird uns gar nichts passieren. Das ist ein Geschenk von einem befreundeten Ausländer, wenn Sie es wissen wollen. Ha, Geschenk. Jawohl, Geschenk. Gehen Sie nur bei die Polizei, dann gehen wir aber. Ach. Hab ich ein Wort von Polizei gesagt? Mir genügt die Tatsache, dass der Eimer vorhanden ist. Ja, der ist vorhanden, Frau Hesselbach. Und wenn sie platze, dann ist er immer noch vorhanden. Es ist ja nichts wie der Neid, der blasse Neid, dass sie sich nicht ach so einen Eimer angeschafft haben. Na also, jetzt hört sich doch die Gemütlichkeit auf. Protze die mit unserem Eimer. Herr Bickelberg, das Wort Polizei ist von mir nicht gebraucht worden. Aber wenn Sie Wert drauf legen, es ist sonst nicht meine Art, bitte, ich bin bereit, die Angelegenheit auch auf der Polizei zu klären. Wenn Sie sich etwas davon versprechen, warum nicht? Ich brauche die Polizei, weiß Gott nicht. Was wollen Sie denn damit sagen? Dass das ganz von Ihnen abhängt, ob mir die fachliche Angelegenheit mit oder ohne Polizei klären. Verstehen Sie mich nicht? Ja, ich verstehe. Ich verstehe Ihnen sogar sehr gut, Herr Hesselbach. Auf eine Erpressung läuft die ganze Geschichte hinaus. Also alles hätte ich von Ihnen gedacht. Aber dass Sie ein Erpresser wären... Was? Der Bauer, der Erpresser? Das ist doch Herr Bickelberg. Ich muss zugeben, dass es heute wieder außergewöhnlich heiß draußen ist. Hoffentlich haben Sie durch die Hitze sonst keine Schäden davongetragen. Sie brauchen nicht ironisch werden, Herr Hesselbach. Also gut, Sie haben es in der Hand. Sie haben natürlich an der Wand gehorcht und wissen, was los ist. Komm, Frau, gebt den Eimer her. Ich denke, Herr Hesselbach, wenn Sie schon ein solches Spiel mit uns treiben, da werden Sie hoffentlich nicht mehr verlangen als die Hälfte. Was, die Hälfte willst du denen abgeben, Ewald? Nix wird abgeben von dem Eimer, nicht so. Also komm, Frau, da davon verstehst du nix. Der ehrenwerte Herr Prokurist Hesselbach weiß nur zu genau, dass er uns Unannehmlichkeiten machen kann. Und ich will keine Unannehmlichkeiten. Das halte meine Nerven nicht aus. Das ist mir der Eimer nicht wert. Und ich will's auch nicht wegen der Verwandten. Ich will niemand Ungelegenheiten machen, am wenigsten mir selber. Also komm, bring ihn her, den Eimer. Also hat man dann so etwas gehört, welcher so mein alter Dreckding so ein Aufwand hat? Nein, ich geb nichts davon her, ich nicht. Ach ja, du gehst lieber ins Gefängnis, gell? Also... Ruhig! Herr Hesselbach, ist die Angelegenheit endgültig erledigt, wenn wir den Eimer teilen? Teilen? Wieso denn deine? Also sowas? Wie stellen Sie sich das denn vor? Herr Bickelberg, wie wär's dann, wenn Sie gleich unsere ganze Wohnungseinrichtung zu sich hinüberschaffen täte? Und um die Sache dann ohne Unannehmlichkeiten für Sie zu klären, da täte man dann teile und Sie täte uns die Hälfte zurückgeben. Prima Geschäft. So. Weiß Gott. Also Sie wollen den ganzen Eimer für sich. Ja. Und die ganze Familie ist sich drüber einig. Richtig. Nein, ja, natürlich. Was haben Sie dann gedacht? Ein halber Eimer, sowas Lächerliches. Halb Idiote, sowas gibt's. Da braucht man nicht weit zu gucken, aber halb Eimer. Willi, du hältst deinen Schnabel, du hast hier gar nichts zu sagen. Natürlich wollen wir den ganzen Eimer, so, ist doch ganz klar. So, den ganzen Eimer. Sind Sie sicher, dass Sie nicht noch 100 Mark Schmeichelgeld wollen? Oder 1000 oder 100.000? Herr Bickelberg, wo dafür halten Sie mich? Wo dafür mir Sie halten? Für... Ruhig bist du. Hat ja keinen Zweck, so zu streiten mit so Leuten. Hättest du nicht so ein lautes Maul aufgerissen damals, wie man geriet habe? Wo du genau weißt, dass es Hesselsbach neben ihr Schlafzimmer habe und dessen bloß das Ohr an die Wand zu legen brauche, um jedes Wort zu verstehen. Da wäre nie etwas herauskommen. Hier. So, hier haben sie den ganzen Eimer geschmuggelten Kaffee. Wären sie selig damit. Saufen sie unseren Kaffee bis sie platzen. Aber hinaus jetzt. Hinaus! Ach so, die haben einen Eimer Schmuggelkaffee gekauft und babbeln die ganze Zeit von dem Eimer. Also so, ey, Frau Bickelberg, wir meinen doch gar nicht den Eimer. Ruhig, Kinder, da ist gar nichts zu lachen. Das finde ich aber doch, Mama. Deswegen redet man die ganze Zeit aneinander vorbei. Herr Bickelberg, nehmen Sie das freundlicherweise zur Kenntnis. Mir pflege nicht an der Wand zu haschen. Und die Existenz eines Eimers geschmuggelte Kaffee in Ihrer Wohnung war uns bis zu diesem Augenblick, wo Sie ihn selber aus dem Schränkchen da herausgeholt haben, völlig unbekannt. Ja, aber Sie haben doch, Sie wollte doch... Unnütz hinzuzufügen, Frau Bickelberg, dass mir an diesem Eimer Kaffee auch nicht das geringste Interesse haben. Als korrekter Kaufmann lehne ich den Handel mit Schmuggelwaren natürlicherweise für meine Person ab. Aber ich bin ja die Polizei und ich hänge mich nicht in anderen Leuts Sachen. Von mir aus kennen Sie den Kaffee tonneweise stapeln. Davor wollen wir weder etwas wissen, geschweige denn... Ebbes habe. So was Blödes. Jetzt hätte man günstig Kaffee kriegen können und er schlägt's aus. Du bist ja verrückt, Willi. Aber Sie haben doch eben noch gesagt, dass Sie den Eimer beanspruchen. Doch nicht den Eimer Kaffee. Den Eimer da. Mein alter Putzeimer. Ach, den Eimer. Ist das Ihren Eimer? Ach, dann stell doch die Putzfrau vom Haus, wird immer bei mir unten. Die, wo die Treppe putzt, die hatte mal gesagt, den hätte Ahns im Treppenhaus stehen gelassen und da hätte sie alle Mietparteien gefragt, wem der Eimer gehören geht. Bei mir hat sie nicht gefragt. Ja, also sowas denken Sie mal an. Und mir hat die Person damals noch ausdrücklich gesagt, no, aber das ist schon ein über Jahr her, der Herr Hesselbach, der hätte ihr gesagt, er vermisst kein Eimer. No, also wenn das so eine Person ist, dann muss ich das aber auch mal im Hauswirt sagen, nicht? Dass der die hinausschmeißt. Also ich hätte gedacht, die wäre ehrlich. Also auch ein Blick mal. Ich hätte einer Putzfrau gesagt, ich steht keinen Eimer vermisse. Das stimmt. Ja. Die hat mich gefragt damals, da war ich glaube ich allein daheim, und da mir nichts gemeldet ist von meiner Familie, nicht, dass ein Eimer in der Familie fehlt, da habe ich natürlicherweise auch den Eimer von dieser Frau nicht beansprucht. Aber Karl, wie kannst du dann ja, nur... Ja, wenn mir nichts gemeldet ist, war nicht wahr, ich werde ja nie informiert. Mir hat ja bis heute noch keins gesagt, dass uns ein Eimer fehlt in der Familie. Ach, also welches so einem halb kaputten Eimer? Ja, du siehst, was aus so einem halb kaputten Eimer all werden kann. Deine voreilige Vermutung, Mama, die... Darüber werden wir uns nachher unterhalten, Karl, nicht hier in Gegenwart von Bickelbechs. No, die hören's ja doch durch die Wand. Willi! Demnach ist also die Geschichte Missverständnis, Frau Bickelbech, nicht wahr? Gott sei Dank, Frau Hesselbach. Also ich hoffe, Sie glauben nicht, dass ich jemals ernsthaft angenommen hätte, dass Sie meine kennt, dass mir auf die Gedanken käme, dass Sie... Ach, wo denkst du dann hin, Frau? Die Frau Hesselbach hat ihn schon richtig verstanden, dass mir das Alkohol nicht so gemeint habe, natürlich. Also zwischen guten alten Nachbarn wird man doch noch ein Wort auf die Goldwache lesen, nicht wahr, Herr Hesselbach? Ja, ach, da hast du aber recht, Eva. Gell, was man schon alles zusammen dosch gemacht hat. Och, also ich hab doch immer gesagt, also für die Frau Hesselbach, da lege ich meine Hand ins Feuer. Die kümmert sich nicht um meinen Kochtipp und ich mich nicht um ihr. Nach. Zwischen uns kommt doch keine Feindschaft und kein Verdacht auf. Nie! Ei, wann aber das doch alles bloß ein Missverständnis war. Ja, aber dann möchte ich aber jetzt doch mal wissen, warum Sie eigentlich unser Wohnungstier eingeschlagen haben und was Sie dann in unserer Wohnung wollte. Weil Ihr Kartoffeln angebrannt sind. Uns hat so gestunken und gequalmt, dass mir denken musste, bei Ihnen brennt's. Und Sie sind womöglich am Ersticken und mir müssen Sie retten. Ja, also Frau, wie kannst du dann aber auch die Kartoffel auf den Kopfplatz stehen lassen, wenn du fortgehst? So etwas hat nicht vorzukommen. Da kann ich Ihnen nur beipflichten, Herr Bickelbech. So etwas darf nicht vorkommen. Zumal der Strom mit auf unsere Rechnung verbraucht wird. Frau Hesselbach, erstens kann das jedem mal passieren. Mir zum Beispiel schon nicht, Frau Bickelbech. Und zweitens kann ich mir schlecht vorstellen, dass ein paar Kartoffeln angeblich so einen Rauch gemacht haben. Ich habe aber so einen Rauch gemacht. Ja, also jedenfalls nicht so ein, dass sie mit gutem Gewissen glauben musste, bei uns jetzt brennen. Gehen Sie doch fort, das klappt doch. Frau Bickelbech, ich habe protokollarisch festgestellt... Hören Sie doch auf, so können doch ein paar angebrannte Kartoffeln gar keinen Rauch und Gestank machen. Ah, was ist denn das? Feuer! Ey, guck doch mal! Das ganze Treppenhaus ist ja voll Qualm. Das kommt aus Ihrer Wohnung, Frau Hesselbach. Bei Ihnen brennt's. Schnell! Ach, du liebes Bisschen, das sind meine Kartoffeln. Die sind angebrannt. Schnell, Annelies, komm! Ach, du Mama! Liebe. Mama! So etwas dürft nicht vorkommen. Hihi! Darf ich Ihnen vielleicht einladen, Frau Bickelberg, unseren Kartoffelbrand her zu besichtigen? Da können Sie gleich am lebenden Beispiel sehen, dass mir mit der gleichen Aufrichtigkeit vorhin bei Ihnen einen Brand vermutet habe, wie Sie eben bei uns. Kommen Sie nur. Sie auch, Herr Bickelberg. Bitte kommen Sie. Die Besichtigung ist gratis. Mir scheint, ich kann Ihnen die Sache in meiner Wohnung genauso vorführen, wie es vorhin bei Ihnen war. Ganz genauso. Bloß ein Eimer Schmuggelkaffee, den kann ich Ihnen leider nicht anbieten.